Eines Tages sagte ich zu meiner Mutter, was habe ich da für komisches Zeug im Kleiderschrank hängen bei mir? So dunkles, riecht auch anders, riecht ja, jedes Zeug riecht ja irgendwie anders. Ne? Hat sie mir aber nicht groß erklärt. Später hat sie mir dann erzählt, wir hatten im Anschluss an die Backstube gab es ja die Feuerung. Wir waren die Briketts aufgeschichtet und so weiter und dann ging eine Holztreppe nach eine Holzleiter nach oben, da bin ich aber nie raufgegangen. Ich weiß wohl, dass unser Vater da schon mal rumorte, das konnte ich von meinem Zimmer, was sie angebaut hatten, sehen. Und da, es war da warm, da hat sie Leute aus Aalen versteckt gehabt. Und denen gehörte dieses Zeug auch, das konnten sie ja nicht alle da oben haben. Wie die da untergebracht waren, leider hat man da nie nachher noch drüber gesprochen. Und dann, ne? Ich weiß nur, dass eines Tages jemand gekommen wäre und hätte gesagt, die werden gesucht und es wird jetzt gefährlich, dass man denen was tut und euch auch noch. Dann sind die irgendwo verschwunden.